Weiter im Westen sitzen im Hof vom Haus des Bruders und der Malerin. Zwischen den roter als roten Fuchsienbüschen könnte man eines Abends, bevor noch die Sonne verschwand, die Jungfrau Maria über die Bucht ans Land tänzen sehen. Und alle, nicht nur die landlosen Trinker und Träumer mit ihren zernarbten Gesichtern unter den Kappen, wie oft von der Malerin schon gezeichnet, auch die germanischen Burschen mit ihren teuren Pfeifen aus London, die am Strand auf den Sonnenuntergang warteten, gingen in die Knie, ließen sich segnen, sahen ihr mit gefalteten Händen nach, wie sie zurückschwebte und ungefähr auf der Horizontlinie, hinter der die Sonne eintauchte, immer noch tänzend verschwand. Noch in der Nacht würde ein neues, altes Lied über die alte, neue Erscheinung gesungen werden. Und wenn in der letzten Strophe die Jungfrau Maria entlarvt wird, als jenes Mädchen, das einen Sommer lang auf dem Diamondplatz in Donegal vor den Touristen die Fiddle spielte und dazu tanzte und ab und zu gern auf einem Brett in der Bucht surfte, wird man nicken und lachen. Aber glauben werden es nicht mal die glaubensstärksten Atheisten.